an zwei. Heute möchte ich mit dir so ganz allein Champagner trinken, möchte mit dir träumen und in einem Meer von Glück versinken. Heute Abend, heute Abend, heute Abend bin ich frei. Und ich hoffe und ich wünsche, du bist unbedingt dabei. Denn meine Sehnsucht, die wird immer schlimmer. Heute Abend, heute Abend, heute Abend bin ich frei.